Meine Frau ist weg, sie ist verschwunden gerade. Dachte ich, ich sehe sie, doch als ich ihr gewunken habe, war sie es doch nicht. Und bis ich sie gefunden habe, mach ich mich so verrückt, dass ich nur ein paar Stunden schlafe. All die lange Zeit erscheint mir nun wie Sekunden. Das, was übrig bleibt, ist Salz in meinen Wunden. Andere Frauen schauen mich an, winken mir zu, zwinkern mir zu. Flirten, lächeln, geben keine Ruhe. Du warst auch einmal eine von denen, was ist geschehen? Deine Gefühle für mich ertrinken in deinen Tränen. Wir haben geschafft, die Schmetterlinge in unserem Bauch zu erdrücken. Du fällst mir nicht mehr um den Hals, du fällst mir in den Rücken. Du willst Gold-Diamanten, stundenlang tanzen. Du hast meine Bekannten, meine Freundinnen sind Schlampen. Du fühlst dich unverstanden, fick den siebten Himmel, wir landen. Das ist nicht mehr die Frau, für die ich gestorben wäre. Du brauchst einen anderen Mann, der dir nach dem Mund redet. Wenn Blicke töten könnten, würdest du mich jetzt umlegen. Was ist mit dir los? Du brauchst eine andere Frau, die dir ihre Zeit schenkt, die du ewig warten lässt. Du bist zickig, weil du nicht willst, dass ich Sieger bin. Du liebst mich nicht, du Lügnerin. Ich schau durch deine Augen in dein Gehirn. Wir sind einsam, zu zweit spüren, dass wir uns verlieren. Früher warst du wie perfekt, der Mittelpunkt auf Erden. Jetzt verliert es an Wert, von dir begehrt zu werden. Die Polizei kommt, jemand ist heute Nacht erwacht. Unser Streit erschüttert die ganze Nachbarschaft. Vielleicht bin ich mal betrunken, rede über dich. Ficke den Kopf meiner Freunde, sie verstehen mich nicht. Ich hab Hoffnung in dich gesetzt, hab mich verschätzt. Liebe heißt nicht, dass ich bei dir bleibe, weil ich nichts Besseres krieg. Deine Ansprüche, deine Freundin kennen mich besser als ich mich selber. Du bist heilig, ich ein Verbrecher, was für ein Grab. Ich hab so viel in dich investiert, aber du bist nicht mehr die Frau, für die ich gestorben wäre. Du brauchst einen anderen Mann, der dir nach dem Mund redet. Wenn Blicke töten könnten, würdest du mich jetzt umlegen. Was ist mit dir los? Du brauchst eine andere Frau, die dir ihre Zeit schenkt, die du ewig warten lässt und die dir dann die Füße küsst. Du brauchst einen anderen Mann, der dir nach dem Mund redet. Wenn Blicke töten könnten, würdest du mich jetzt umlegen. Du brauchst eine andere Frau, die dir ihre Zeit schenkt, die du ewig warten lässt und die dir dann die Füße küsst. Du brauchst einen anderen Mann, der dir nach dem Mund redet. Wenn Blicke töten könnten, würdest du mich jetzt umlegen. Du bist ein dummes Mädchen, entweder dumm oder stur. Wir streiten uns täglich rund um die Uhr.